Abschnitt 4 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 17. Viel Tiere, die dem starken Auge trauen, sind nur zu beugen von der Sonne blicke. Doch andere treibt ihr goldner Strahl zurücke, die erst sich zeigen bei des Abends Grauen. Noch andere zieht ein törichtes Vertrauen ins Feuer, wähnend, dass sein Glanz beglücke, und erst versenkt sehen sie, wie er berücke. Ach, in der letzten Schar bin ich zu schauen, nicht trotzen kann ich ihrer Augen Schimmer, und keinen Schutz in späten Stunden findet mein Auge, keinen in der Klüfte Schatten. Doch treibet mich den Schwachen, Tränenmatten, mein hart Verhängnis weiter, dass ich immer ihr folge, deren Anblick mich entzündet. Ende von Abschnitt 4.